cirkvisst. Minns nicht kimmerast. Skanza, das ist viel besser gewesen. Minns du da warm bin warst. Ich weiß nicht recht, ob das heut so gut ist. Minns du da herkommst. Ich weiß nicht, ob man das so lassen kann. Vielleicht war's viel, viel besser, wenn's du heut nicht kommen warst. Das kann leicht sein, dass du besser daheim bin warst. Vielleicht war das das Gescheitste gewesen. Du warst der Hornblind. Das weiß ich nicht. Aber es ist halt so, dass ich mir grad denk, vielleicht war's besser der Hornblind und nicht daherkommen. Du, Bub, pass auf, ich glaub fast, das war das Beste gewesen, wenn's du heut einmal nicht gekommen warst. Vielleicht gehst du einfach.